Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Psalm 46, Vers 11. Hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will von allen Völkern verehrt werden auf der ganzen Welt. Gott segne dieses Wort. Ehret ihn. Warum sollen wir Gott ehren? Diese Frage lässt sich beantworten, wenn wir uns nochmal diesen Vers, den wir eben gehört haben, aus dem Psalter, nochmal vor Augen führen und zur Kenntnis nehmen. Denn unser Herr Gott lädt uns dazu ein und auch verweist uns, dass er Gott ist und wir gut daran tun, auf ihn zu hören und zu erkennen, dass er Gott ist. Er sagt in dieser Übersetzung, dass er von allen Völkern verehrt werden will, aber die Wahrheit ist, dass er verehrt werden wird. Und das ist ein großer Unterschied, denn hier in der paraphrasierten Version, in der Neues Leben Bibel, kommt das nicht so gut zum Ausdruck. Denn letztendlich, durch das, was unser Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat und uns einlädt, zu ihm zu kommen, als reuige Sünder, lernen wir, dass es nur Sinn macht, ihn zu ehren und mit Ehrfurcht ihm gegenüberzutreten, denn er wird von der ganzen Welt verehrt werden. Nämlich dann, wenn er wiederkommt, wenn er am jüngsten Tag uns vor das jüngste Gericht stellt. Und wir müssen uns keine Sorgen machen, als dass wir Jesus folgen und Jesus glauben, an ihn glauben und unsere Herzen ihm zugewandt sind. Wir müssen uns keine Sorgen machen, denn er wird immer mit uns zusammen sein und von der ganzen Welt verehrt werden. Auch von denen, die nicht an ihn glauben. Das hat aber negative, das hat fatale Konsequenzen, wie wir im Johannesevangelium, 3. Kapitel, Vers 16 bis 21 nochmal nachlesen können. Somit macht es Sinn, ihn, unseren Herrgott, zu ehren und zu ihm zu kommen, durch unseren freien Willen. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für diesen wichtigen Vers aus dem Psalm 46, aus dem Psalter. Und du lädst uns auch dazu ein, nochmal darüber nachzudenken, was denn nun, worauf es ankommt in unserem Leben. Und zu dir zu kommen, deiner Einladung zu folgen, weil die Möglichkeit noch besteht. Denn es gibt keine zweite Chance. Wenn wir nicht zu dir gekommen sind oder Menschen nicht zu dir gekommen sind, hat das fatale Konsequenzen. Und da lesen wir das nochmal nach, im 3. Kapitel des Johannesevangeliums, in Vers 16 bis 21, da wird das beschrieben. Und so sollten wir das nochmal nachschlagen und nochmal genauer lesen. Denn dein Wort gilt immer und repräsentiert absolute Wahrheit. Und wir danken dir für diese Wahrheit und diese Einladung, die wir in diesem Psalm bekommen. Wir danken dir, Jesus, in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.